Co jde i jevky hájí? What's the game? Emma. Yeah, good. Hoppla. Guck. Schnittels für deine Kinder gesammelt hat. Die Moneten hier runter. Haut die Moneten auf den Tisch hier. Der war in Asi, das hört man. Ja. Ne, merkst du? Asi. Asu. Asa. Ist doch klar, der ist doch Fotograf. Er hat kein Fotograf. Dafür hat er Kabel vergessen. Ja, mach das mal lustig. So, jetzt wieder etwas mehr Struktur. Sehr gut. Aha, jetzt geht deine Badewanne. Das wird doch mal Zeit, wa? Echt. Qualle übers Weltmeer segelt, es quietscht, wenn man im Wasser vögelt.